Nimmt man an, dass bestimmte religiöse Praktiken Sibiriens oder andernorts mehr oder minder die gleichen wären wie jene der Menschen vor 9000 oder sogar 40.000 Jahren, spricht man ihnen folglich jede Geschichte und kulturelle Entwicklung ab. Doch natürlich haben auch die traditionellen Gesellschaften Sibiriens Geschichte. Es ist ein ebenfalls chauvinistisches Vorurteil des 19. Jahrhunderts, nur Kulturen mit Schrift Geschichte zuzubilligen. Und sie haben eine reiche Kulturentwicklung hinter sich. Ein weiterer Denkfehler: Jene Gesellschaften im Norden Eurasiens, die mit Schamanismus assoziiert werden, zogen meist nomadisch mit ihren Rentierherden umher. Solcher Pastoralismus unterscheidet sich aber grundsätzlich von der Lebensweise prähistorischer Jäger und Sammler. Allein die Möglichkeit, Besitz in Form von Herden anzuhäufen, führt zu radikal anderen sozialen Verhältnissen. Zudem waren die Pastoralisten in den Pelzhandel involviert und standen im Austausch mit agrarischen, teils auch städtischen Gesellschaften. Auf der Basis des Vergleichs mit sibirischen Schamanen ist übrigens die These in Zweifel gezogen worden, dass es sich in Bad Dürrenberg um das Grab einer Schamanin handeln könnte. Gerade der Reichtum ihrer Grabbeigaben sei ein deutliches Indiz, so wurde eingewendet, dass es sich um keine Schamanin handeln könnte. Armut sei schließlich ein Charakteristikum der Schamanen Sibiriens, und zwar bis ins Grab hinein. Wir werden sehen, was an dieser Behauptung alles nicht stimmt. Bevor wir unsere archäologischen Ermittlungen rund um unsere mögliche Schamanin weiter vorantreiben, kommen wir also nicht umhin, eine begriffliche und historische Archäologie des Schamanismus zu unternehmen. Wieder einmal müssen wir eine Menge Schutt beiseite räumen. Es existieren zwar hervorragende Arbeiten zum Thema, doch womöglich war es unsere spezifische Fragestellung und der archäologische Ansatz, die uns ebenso überraschende wie neue Entdeckungen bescherten. Dann wird auch verständlich, warum es bisher solche Schwierigkeiten bereitete, zu definieren, was denn eine Schamanin oder ein Schamane überhaupt ist. Wir haben ja nicht allein eine Verpflichtung unserer Heldin gegenüber. Das Ziel dieses Hörbuchs ist es, mehr über die menschlichen Anfänge zu erfahren und herauszufinden, was die menschliche Natur tatsächlich auszeichnete. Da müssen wir sicher sein, keinen Trugbildern aufzusetzen. Deshalb brechen wir nun zu einer Expedition in die Weiten Sibiriens auf, um der europäischen Entdeckung, besser gesagt Erfindung, des Schamanismus beizuwohnen. Vergessen Sie fürs Erste alles, was Sie glauben, über Schamanen zu wissen.